Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge von Lose to Win. Der Podcast, in dem du hören wirst, wozu Verlieren gut ist und warum du dabei immer gewinnst. In dieser Folge wirst du erfahren, warum der Gang ins Archiv der Ex-Akten so wichtig ist und wie du mit Dankbarkeit die Gegenwart ändern kannst. Schön, dass du wieder dabei bist bei Lose to Win, denn du kannst es auch. Verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und bleiben. Die Ex-Akten oder die Entscheidung, dankbar zu sein. Wir alle haben sie. Ex-Beziehungen. Lange, kurze, leidenschaftliche und trauerbringende, ja sogar glückliche und erfüllende. Sie alle stehen in deinem Archiv der Erinnerungen. In großen oder kleinen Regalen, in dünnen oder dicken Akten. Wenn man manche öffnet, geht der Modus von Farbe auf Schwarz-Weiß und du bist in deinem Kopf in Erinnerung nur der Passagier einer Reise in die Vergangenheit. Manche Akten sind lang verstaubt, ihre Inhalte kaum leserlich und manche, ja, von manchen möchte man gar nicht, dass sie überhaupt existieren. Jedoch tun sie es. Ich für meinen Teil bin relativ selten im Ex-Aktenarchiv. Zumindest nicht aktiv suche ich den Weg dorthin. Passiv muss ich mich jedoch fast täglich mit einer ganz speziellen Akte auseinandersetzen, dem Vater meines Kindes, meinem Ex-Mann. Er gehört in unser Leben, auch wenn er nicht mehr der Mann an meiner Seite ist, denn dieser Platz ist mit Liebe zu meinem Freund gefüllt. Love is a battlefield, sang schon Pat Benatar in meiner Kindheit. Liebe ist ein Schlachtfeld. In Beziehungen, Ehen und besonders danach werden Kämpfe ausgefochten, Schlachten geschlagen, Tränen vergossen. Irgendwann jedoch, besonders nach einer Trennung, darf es vorbei sein, denn dann ist da ja nichts mehr, was eins verband. Wenn da nicht die Ex-Akten wären. Es gibt so viele Menschen, die sie Tag ein, Tag aus mit sich schleppen und unter ihrer Last fast zerbrechen. Wut und Wünsche an den bösen Ex-Partner werden wie ein Mantra immer und immer wieder formuliert und eigentlich nur, um die Ungerechtigkeit und das Unverständnis des Geschehenes zu verstehen. Wieder und wieder wird durch die Akten geblättert, neue Erinnerungen an alte Zeiten füllen sie und lassen sie dicker und schwerer werden. Jede Seite wird noch und noch mal gelesen, auf der Suche nach einem Hinweis, was falsch lief oder richtig oder gar nicht. Die Suche nach Antworten auf Vergangenes lässt den Blick stumpf werden auf das Hier und Jetzt. Hast auch du schon mal eine solche Akte gehabt? Vielleicht eine Beziehung, eine Freundschaft, auch Familien können Ex-Akten sein. Was machst du mit ihr und wie fühlst du dich, wenn du sie hervorholst und in ihr blätterst? Auch habe ich Menschen kennengelernt, die es ganz wunderbar schaffen, ihre End-of-Story-Akten in einem Tresor tief in der letzten Ecke ihres Herzens zu verbannen, sie nicht mehr zu beachten und sie so ungeschehen werden lassen. Auch das ist eine Art, damit umzugehen. Viel schwieriger verhält es sich mit den Ex-Akten, die nicht die eigenen sind. In neuen Beziehungen wollen wir manchmal unbedingt die Ex-Akten des Partners lesen. Wozu ist das gut für uns? Sie stehen doch schon längst im Archiv des neuen Partners. Vielleicht, weil wir Dinge verhindern wollen, die geschehen könnten. Vielleicht, weil wir uns vergleichen wollen, um besser dazustehen, größer und fehlerfreier zu sein. Quasi als Prophylaxe-Anwendung und Abwenden eines wiederholenden Fehlers. Oft vergessen wir dabei, bei all der Neugier des schon lange Geschehenen, dass es so gar nichts mit dem Jetzt zu tun hat. Wir wollen die Einzigen sein in dem Lebenslauf des Partners und nicht wahrhaben, dass es auch eine Welt vor uns gab. Eifersucht und Unsicherheit machen sich dann manchmal breit auf Vergangenes, von uns mit Buntstiften schön gemalte, eingebildete, ob des alten Lebens des neuen Partners. Wozu ist es gut für uns, uns am alten Leben zu stören? Ist es die Angst, jemand könnte mit einer weichen, warmen Stimme über die alten Zeiten sinnieren und womöglich noch daran hängen? Ich komme nicht umhin, mich zu fragen. Kann es auch sein, dass er sich nur wertschätzend verabschiedet hat aus dieser alten Zeit? Was würde sich ändern? Wir würden wissen, der andere hätte sich in Dankbarkeit von seiner Erinnerung getrennt. Nicht in Groll oder im Ärger, nicht mit Trauer und noch immerwährender Wut im Bauch. Würden wir uns dann mit dem Gedanken aussöhnen können, dass es eine Zeit vor uns gab? Müssen wir wirklich auf das Vergangene argwöhnisch zurückschauen und es untermauern mit Sätzen wie: Ich bereue, dass ich dies oder jenes getan habe. Hätte ich bloß nie diesen Menschen kennengelernt. Karma schlägt immer zurück. Er oder sie bekommt, was er verdient. Und viele andere Sätze. Was würde sich ändern? Wir würden diese Sätze umwandeln in: Ich freue mich für sie oder ihn, dass er glücklich ist. Wir hatten unsere Zeit und nun haben wir bessere. Oder: Ich danke dir für die Erfahrung, die ich machen durfte. Oder: Ich danke dir für unser Kind. Wir entscheiden immer, wie wir denken und fühlen. So haben wir auch die Macht, negative Gedanken in positive zu wandeln und uns in Dankbarkeit zu verabschieden. Das ist nicht nur gut für uns und unser Seelenheil, das ist auch gut für unser Umfeld und vor allem für unsere Kinder. Hege ich Groll auf meinen Ex-Partner, sei die Beziehung auch noch so schlecht gewesen, so gebe ich dies auch bewusst und meist unbewusst meinem Kind mit. Oft geraten Kinder in einen Loyalitätskonflikt der Eltern. Sie lieben nämlich immer Mama und Papa. Entscheide ich mich nun, den Ex-Partner zu hassen, zu denunzieren, schlecht über alles von ihm zu reden oder zu denken, manipuliere ich damit bewusst und auch unbewusst mein Kind. Gewiss eine hervorragende Waffe, um den anderen zu verletzen, doch wann denke ich dabei an die psychische Gesundheit meines Kindes? Fakt ist, jeder von uns hat dieses Archiv der Erinnerungen. Fakt ist auch, ich und nur alleine ich kann bestimmen, wann ich es besuche und wie ich mit ihm umgehe. Probier es doch selber einmal aus. Nimm dir eine Akte aus dem Regal deines Lebens und versuche sie nun mit Dankbarkeit zu lesen. Schau, was du aus dieser Zeit an Erfahrungen, wertvollen Gefühlen und Erkenntnissen gewonnen hast. Nicht nach dem, was du verloren hast oder welche Narben du davon getragen hast. Und noch viel wichtiger, teil dich mit, nämlich den Menschen an deiner Seite. Jeder geht anders um mit seinem Archivmaterial. Und nur wenn wir uns mitteilen, können Unsicherheiten, Ungereimtheiten und Spekulationen aufgelöst werden. Melody Beattie sagte einst: Dankbarkeit bringt Sinn in unsere Vergangenheit, Frieden in unsere Gegenwart und Perspektive in unsere Zukunft. Ihr Lieben, wieder einmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, folgt mir auf Instagram dianaweber1414 oder schickt mir eine E-Mail dianaweber@heartlightslosetowin.de. Und noch viel wichtiger, teilt meinen Podcast wie blöde auf Facebook, auf Instagram, völlig egal. Teilt ihn, damit ihn möglichst viele Leute hören können. Und ich hoffe, auch du bist in 2 Wochen wieder dabei. Haltet durch in dieser gruseligen Corona-Zeit und vor allem bleibt gesund und passt auf euch auf.